rufet lauter. Denn hier ist ja Gott, er dichtet, oder er hat zu schaffen, oder ist überfällt. Dass ihr aufwache, rufet lauter, rufet lauter.